Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 487, Pflicht oder Wahrheit. Irgendwie kommt mir vor, als ob wir diesen Titel schon mal hatten. Naja, okay, wie auch immer. Ja. Thema oder Themen heute, schmeißt Sony das Smartphone-Geschäft bald hin? Und endlich ein Thema, Android verzögert Gmail-Benachrichtigungen. Ah. Dann jede Menge News natürlich wieder aufgetaucht. Wobei, naja, es war diese Woche mal etwas weniger als Interessantes, ja, als die vergangenen Wochen, ganz ehrlich. Aber trotzdem gab es noch genug. In der Community war auch viel los. Ein Ausschnitt davon werde ich dann in der Sparte noch sagen. Und die App der Woche, diesmal eine Anwendung. Ja, Wahnsinn, kein Spiel, irre. Gibt's das denn? Tja, ich habe ja schon des Öfteren gesagt, ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht bei Sony. Und jetzt scheinen sich da Gerüchte zu verdichten, dass da möglicherweise tatsächlich was dran ist, dass die Sony Mobile Sparte schließt. Ja, ich habe ja gesagt, im zweiten Quartal und im ersten Quartal zusammen 2019, ja, sind nur 600.000 Smartphones verkauft worden. Das ist wirklich sehr, sehr bitter. Regelmäßig zieht ja das Ergebnis der Mobile-Sparte das Betriebsergebnis herunter. Andere Teile müssten dann eben das Ganze wieder dann wettmachen. Und da ist natürlich irgendwann auch eine Firma, die von Aktionären geführt wird, dann auch nicht mehr bereit dazu. Und es gab auch ganz klar 2017 13,5 Millionen, 2018 6,5 Millionen und 2019 wird erwartet 2,5 Millionen. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Sony da die 2,5 Millionen erreichen wird. Aber selbst wenn sie die erreichen würden, das sieht man ja schon, wie es nach unten ging. Ja, also genau 11 Millionen Geräte weniger verkauft, ja, pro Jahr als 2017. Das ist einfach schlimm, ja, ganz schlimm. Die Gründe sehe ich natürlich immer da, und ich weiß nicht, ob die von Sony niemand sehen will oder so. Ja, ich sehe natürlich ganz klar, dass die technischen Daten nicht an die Preise heranreichen. Man meint wohl, das spielt keine Rolle, weil es steht ja Sony drauf. Und genau das ist eben nicht der Fall. Auch Sony muss sich hier entscheiden. Entweder sie bringen Premium-Smartphones raus zu ganz teuren Preisen, dann müssen aber auch die technischen Daten massiv sein. Ja? Oder sie bringen gute technische Daten zum Low-Cost-Preis. Schlechte technischen Daten, damit geht gar nichts mehr. Noch nicht mal verschenken kann man die mehr. Ja, im Prinzip. Und das ist genau das Problem. Auch hält sich Sony wohl an diese Vertragsgeschäfte, die aber ja auch immer weiter zurückgehen. Viele Leute kaufen sich die Smartphones selbst und betreiben die dann quasi mit einer Prepaid-Karte oder auch mit ihrem bestehenden Vertrag weiter. Auch das sieht Sony nicht. Die sehen natürlich, ja gut, wir verkaufen doch das Gerät für 1 Euro. Ja, mit Vertrag. Ne? Und man sieht ja auch, dass die Vertragskonditionen auch auf den Märkten immer weiter sich verschlechtern. Ja, ich weiß noch, dass man mal ein Gerät für 1 Euro gekauft hat und hat dann den normalen Tarif, ja, mit zu einer festen Grundgebühr. Jetzt kauft man sich das für einmalig 1 Euro, zahlt dann vielleicht noch 2 oder 3 Euro pro Monat für das Gerät und hat dann eben noch zusätzlich die Grundgebühr vom Tarif. Und dann fragen sich natürlich auch viele Leute, muss das denn sein? Ja, und hier hat Sony halt nichts zu bieten, weil die Preise, die Sony von hat für Geräte ohne Vertrag, also quasi das, was dann eben die Endkunden direkt zahlen müssen, ist viel zu hoch, ganz klar. Und man kann heutzutage kein Gerät mehr rausbringen mit 6 GB RAM, ja, noch nicht mal mehr im Midrange-Bereich, also da kann man noch ein Auge zudrücken, aber guckt euch mal an, wie diese Geräte dann liegen, zwischen 200 und 300 Euro liegen die, ja, mit dieser Ausstattung. Sobald es höher geht, ist dann sogar im Midrange-Bereich eben schon 8 GB verbaut. Da sieht man eigentlich ganz klar, dass Sony hier nachlässig ist. Und diese Nachlässigkeit wird hart bestraft. Ich weiß, Sony ist es eben nicht gewohnt. Ja? Und deswegen wollen die es wohl nicht wahrhaben und lieber offenbar die Sparte einstellen, als es dann doch nochmal vernünftig zu probieren. Ja? Bisher ist es noch nicht beschlossen. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass Sony sich da bemüht, die Sparte weiterhin am Leben zu erhalten und stattdessen mal eben die Preispolitik und die Minimalausstattungspolitik zu überdenken. Ein vernünftiges, ausgestattetes Gerät, also was heißt vernünftig? Ja, bei Sony muss man dann eben sagen, ein sehr gut ausgestattetes Gerät zu einem absoluten Kampfpreis auf dem Markt und ruckzuck geht es dann auch wieder nach vorne mit den Verkaufszahlen und das zieht natürlich dann auch eine Welle hinter sich her. Dann sind vielleicht Sony-Geräte mal wieder im Gespräch, aber solange es immer wieder das gleiche schwach ausgestattete, teure Gerät ist, dann werden eben auch die Leute und die Tech-News-Seiten darüber entweder gar nicht schreiben oder halt mit wenig Begeisterung, so wie man es eben auch gewohnt ist hier momentan. Schlecht. Also, jetzt pfeifen die Spatzen quasi schon von den Dächern. Die Mobile-Sparte von Sony ist akut in Gefahr. Und in Kennerkreisen, ja, fragt man sich schon, wer zuerst weggeht. HTC oder Sony von den Smartphones? Hoppala. So geht das nicht. Naja. Jetzt komme ich zum zweiten Thema. Da bin ich froh, dass es jetzt endlich auch mal woanders steht. Ich habe da auch schon des Öfteren drüber, ich möchte schon fast sagen, gejammert. Schon seit Jahren sage ich das schon. Und ich habe ja auch da den Verdächtigen ausgemacht. Seit dem DOS-Modus ist nämlich bei Android der Wurm drin, was die Zuverlässigkeit von Benachrichtigungen betrifft. Und jetzt wurde offenbar dieser DOS-Modus auch ausgemacht. Ja, da hat sich dann ja weiterentwickelt. Jetzt heißt es eben anders. Ja. Aber ab Android 6.0 fing es dann an und dann wurde es kontinuierlich schlechter. Bei Android 8 war es eine Katastrophe dann letztendlich. Seit Android 8, da ist einfach nichts mehr in Echtzeit bei Gmail rübergekommen und das finde ich absolut untragbar, muss ich sagen. Und jetzt sieht man auch, warum das so ist, weil nämlich eben die Benachrichtigungen da zurückgehalten werden durch eben diesen DOS-Mechanismus, um eben auch Akku zu sparen. Und deswegen passiert es oft, dass man erst dann die Benachrichtigung bekommt, wenn man das Gerät einschaltet, also wenn man den Bildschirm einschaltet beispielsweise, und dann kommt die Benachrichtigung erst. Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Ne? Und es gibt natürlich eine Möglichkeit, man benutzt eben nicht mehr Gmail, sondern andere Mailprogramme, die eben im Hintergrund einen Service laufen haben. Aber auch da ist nicht alles so einfach. Das sage ich euch dann auch noch später bei einem Mailprogramm. Ja, also es ist wirklich eine frustrierende Sache meiner Meinung nach. Für mich ist das Wichtigste, dass die Nachrichten so schnell wie möglich ankommen. Es ist absolut untragbar, dass eine Nachricht auch nur eine Minute verzögert kommt, ja, wenn das dann nicht sein muss. Man hat hier auch noch Übertragungslatenzen, auch wenn das vielleicht nicht der richtige Begriff ist, also Übertragungszeiten zwischen dem Absender und dem Empfänger, die sind schon lang genug, ja, weil mit Mail kann man auch chatten, wenn es richtig funktioniert. Da gibt es ja auch jetzt einige Anwandlungen da, so ein Chatprogramm, das über Mail funktioniert. Ja, ganz interessant übrigens, vielleicht beschäftige ich mich da auch mal noch. Finde ich eigentlich sehr gut, die Sache. Ja, und ansonsten kann es das ja dann auch nicht sein. Wie oft habe ich schon wichtige Nachrichten erst zu spät bekommen? Ja, und das war auch dann der Anfang, wo es mir so die Lust ein bisschen verhagelt hat, früher ein einwandfreies, super funktionierendes, zuverlässiges System und dann auf einmal, ne, Glückssache, ob die Nachricht jetzt richtig rüberkommt oder nicht. Und ich habe das schon so oft getestet mit Geräten, die quasi direkt dabei sind, ja, mit Leuten, okay, pass auf, ich schicke dir jetzt mal was, ne, so, dann schicke ich das los. Und dann dauert es und dann dauert es und es funktioniert einfach nicht und dann macht derjenige das Handy an und dann macht es auf einmal Bing und da ist es drauf. Geht nicht, geht gar nicht sowas, ja. Also was soll denn das? Ja? Ich kann mich da gar nicht genug darüber auslassen eigentlich. Dafür habe ich kein Smartphone. Ich möchte sofort die Benachrichtigung haben, real-time, wenn möglich, maximale Geschwindigkeit, wenn echt Realtime nicht vorhanden ist, ja, also wenn es nicht möglich ist, aber dann bitte null Verzögerung vom System her, schon ist das System kaputt, so sieht's aus. Und jetzt bin ich froh, dass hier auch mal eine andere Seite das auffasst. GIST China hat das hier aufgefasst, das Thema, und da bin ich wirklich sehr froh drum. Und haben das auch moniert, ähnlich wie ich das auch sehe, dass jemand, der zum Beispiel auch Geschäftsmails darüber macht und über sofortige Benachrichtigungen eben darauf zählt und das auch wichtig ist, der kann Gmail nicht benutzen. Also eigentlich kann man deswegen Gmail für ernsthafte Anwendungen auf Android schon gar nicht mehr nutzen. Und das ist doch wirklich ziemlich traurig, oder findet ihr das nicht? Heftig. Gut, ich lasse es da mal bewenden jetzt damit. Man muss das nicht unbedingt in die Länge ziehen. Ist eigentlich alles gesagt. Ich werde da sicherlich auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Vielleicht tut sich ja auch mal wieder was. Ne? Oder vielleicht hat sich bald erledigt. Ich sag nur HMS. Ja, wird ja bald ein Thema jetzt sein. In den News geht's los mit dem LG G-Pad 5. 10.1 ist jetzt offiziell vorgestellt worden. Natürlich gab es keine Überraschung mehr. Und leider waren die enttäuschenden technischen Daten mal wieder bei Android-Tablets, ja, leider auch dann tatsächlich wahr. Ein Full HD IPS LCD-Display, ja, das ist ja schon mal okay, also 1920x1200, angepasst natürlich an die an das Bildschirmformat, ist es okay, ja, das ist jetzt nicht das Schlimme. Aber dann kommt eben ein Snapdragon 821 zum Einsatz. Das ist eigentlich ein ziemlich alter Prozessor, der sollte eigentlich nicht mehr verbaut werden, ganz einfach. Ja. der hat auch nicht wenig Kritik bekommen, wegen hohem Stromverbrauch beispielsweise, ja, und trotzdem wird er hier verbaut mit 4 GB RAM, ja, ihr habt richtig gehört, 4 GB RAM und 32 GB interner Speicher, ja, 32 GB. Nein, das ist nicht der Hauptspeicher jetzt, ne, Super Tablet, ne, mit 32 GB Hauptspeicher, sondern 32 GB Storage, der Hauptspeicher ist 4 GB. Man möchte es nicht glauben. Also damit ist es natürlich leider klar, dass das Gerät keine nennenswerten technischen Daten hier vorzuweisen hat. Es geht dann auch weiter. Gut, mit den Kameras kann man drüber wegsehen. 8 Megapixel Kamera. Dann Bluetooth 4.2. Ja. Auch das ist ein bisschen enttäuschend, finde ich. Und tja, so zieht sich das eben dann hin. 500 Gramm Gewicht. Das Einzige, was da noch gut ist, ist vielleicht der Formfaktor, aber auch das ist es mehr Langeweile hier, statt aufregendes Ding. Und $380, also dieses Tablet hätte ich eher so bei unter $200 gesehen. Ja, $380 kriegt man schon ein richtiges Tablet dafür, ne? Sorry. Ist so. Schade, LG macht weiter, ähnlich wie Sony, machen es weiter. Minimale Ausstattung, ja, und dort maximal Geld rauspressen. Ich will zwar jetzt nicht sagen, dass die $380 teuer sind, kann man nicht sagen, aber ist jetzt auch nichts, was einem wirklich hinterm Ofen hervorholt. Ja. Nein, so macht man es nicht. Wie man es macht, zumindest um Leute dazu zu bekommen, mehr Apps zu kaufen, das zeigt jetzt vielleicht Google mal eine der besseren Ideen in der letzten Zeit. Man hat ein Bonusprogramm eingeführt in Japan und Korea schon seit einiger Zeit und das hat sich dort großer Beliebtheit erfreut. Was ist es? Man kauft oder nutzt Apps und bekommt dafür Bonuspunkte. Und mit diesen Bonuspunkten und Badges und so weiter, ja, da kann man dann eben auch wieder Sachen erwerben damit. Also es ist im Prinzip so wie ein Treuepunkteprogramm. Ja, ihr sammelt diese Punkte, die ihr bekommt durch Nutzung von Apps und so weiter und könnt euch dafür dann Apps kaufen, ja, und eventuell auch andere Sachen kaufen. Super. Also von daher alles gut. Und jetzt kommt das Programm auch in die USA, dieses Bonusprogramm. Leider noch nicht nach Europa. Ja, die müssen noch warten. Jetzt wäre das, wie gesagt, einer der besseren Ideen, wenn die in Europa hier auch mal anfangen würden damit. Denn ich kenne das von Leuten, die wie verrückt hier solche Bonusprogramme von anderen Firmen nutzen, übrigens mit sehr zweifelhafter Werbung und furchtbaren Bedingungen, die man da akzeptieren muss. Da schmeißt man die Daten so quasi gerade nur so um sich. Ja. Aber ist ja auch klar, denn umsonst kriegt man dort keine Gutscheine, ja, von PayPal oder sowas. Ja. Und ja, also es ist alles sehr, sehr undurchsichtig, muss ich sagen, und zweifelhaft. Und da wäre doch zumindest so ein Promotion-Programm von Google, das etwas seriöser wirkt, zumindest besser. Klar, man kriegt dafür keine PayPal-Gutscheine, aber man kann dafür immerhin Apps kaufen im Play Store und eventuell auch mehr Sachen im Play Store kaufen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Dann gibt es noch, oh ja, Nachrichten vom Original Google Pixel Gerät. Keine Updates mehr bekommt das Teil. Das heißt nicht ganz. Das letzte Update kommt im Dezember. Das ist sozusagen ein größeres Abschluss-Update. Ja. Der November-Patch fiel aus. Ja, und wie gesagt, Ende Dezember wird dann wohl ein komplettes Update kommen mit dem November-Patch drin und ja, quasi dann die Final Version. Ja, es gibt dann keine weiteren Verbesserungen mehr. Immerhin gibt es noch eine, weil die Android 10 ist ja jetzt quasi gerade ausgeliefert worden ans Google Pixel. Und da gibt es natürlich noch einige Bugs und Verbesserungen, die gemacht werden müssen. Und da hoffe ich, dass alles einfließt, dass man im Dezember dann noch ein einigermaßen brauchbares Betriebssystem hat. Aber das war's dann auch. Wie lange man das dann eben noch nutzen kann, soll, weiß ich nicht genau. Ja, können tut man sicherlich sehr lange noch, aber wie lange man es noch nutzen soll, ist dann eben die Frage. Also, naja, ein halbes Jahr vielleicht, ein Jahr. Mehr allerdings dann auch nicht. Sonst, ja, spätestens beim nächsten größeren Security-Update, wo irgendeine größere Sicherheitslücke gepatcht wird, muss man dann sagen, okay, das war's dann. Und dann gilt es eben als nicht mehr sicher. Denn das, was ich jetzt gesagt habe, das gilt eben auch tatsächlich für die Security-Patches. Ja, es werden keine weiteren Security-Patches mehr geben. Ja, es ist das Ende. Und da muss ich sagen, natürlich hat hier Google übererfüllt. Ja, das heißt, Google hat hier länger Updates gegeben, Betriebssystem-Updates sogar, als vorgesehen. Ja, also dieses Google Android, dieses Android 10 Update, das hätte gar nicht mehr kommen brauchen, laut dem, was eben Google auch gesagt hat. Und hier wurde also übererfüllt. Nur jetzt eben geht das Update-Programm komplett dem Ende entgegen und damit war es das dann auch natürlich. Klar, das Gerät funktioniert weiterhin, aber man sollte es dann spätestens in einigen Monaten eben nur noch eingeschränkt nutzen, beispielsweise als MP3-Player offline oder Spezialanwendungen, wo nicht dauernd eine Online-Verbindung notwendig ist, sodass es einigermaßen abgesichert ist, das Gerät. Ja, und noch eine Nachricht, ich lasse hier extra den Link drin, das ist ein Link zum Video von Jerry Rick Everything, der hat sich nämlich das Phone, dessen Namen nicht genannt werden darf, in die Hände genommen und ich kann nur eins sagen, seine Kommentare sprechen Bände. Ich gebe ihm da auf jeden Fall recht, das wisst ihr ja, wie ich zu dem Teil stehe. Er setzt da teilweise sogar noch eins drauf. Und sein Test sagt eigentlich alles aus. Also wer jetzt gedacht hat, okay, es ist viel zu teuer, okay, es ist viel zu schlecht ausgestattet, ja, aber Mensch, es ist doch direkt von Google und es ist doch super genial verbaut und hat hohe Qualität, ja, und deswegen ist es trotzdem okay, auch wenn es miese Daten hat von vorgestern, alte Daten und so. Aber okay, ja, es ist doch gut verbaut und ist stabil und robust und überhaupt. Nein, ist es nicht. Die letzte Bastion ist auch gefallen. Es gibt überhaupt keinen Grund mehr für dieses Gerät zu existieren. Es ist einfach nur Schrott. Ganz einfach. Und das könnt ihr ansehen. Ich glaube, das ist noch nie passiert. und er macht da auch gleich klar, also das wäre auch im Mid-Range-Phone so nicht passiert. Ne? Aber naja. Gut. Die Amazfit GTS Smartwatch. Ja. Da bin ich drauf aufmerksam geworden, weil ich gesehen habe, wie viele Watchfaces es gibt. Ja? Bei Smartwatches ist ja, habe ich ja schon gesagt, ist einfach für mich das Wichtigste, dass es vernünftige Watchfaces gibt. Was ich gar nicht so gut finde, sind diese rechteckigen Uhren, wie eben die Apple Watch oder eben jetzt diese Amazfit GTS, aber auch die Xiaomi, zu der komme ich jetzt gleich noch. Das gefällt mir einfach überhaupt nicht. Ganz einfach auch deswegen, weil man ein rundes, vernünftiges, analoges Ziffernblatt damit eben auch nicht richtig hinkriegt. Das heißt, man hat einen riesen Glopper am Arm und nur ein mini rundes Ziffernblatt. Ja, so sieht's aus. Ja klar, man kann auch ein eckiges Ziffernblatt machen, dann kann man dann raten, wie viel Uhr das ist, ne, im Dunkeln, beziehungsweise hier im, wenn man schnell drauf guckt, ja, dann ja, ist es nicht sehr intuitiv, sorry, genauso wie man sich eben an Sachen gewöhnt, bei Smartphones ist es eben auch bei Uhren so, wenn man eben ein analoges Ziffernblatt gewohnt ist und guckt da drauf und dann sieht man das sofort, auch im Dunkeln, bei schlechter Sicht und überhaupt, ne? Und dann weiß man, wie viel Uhr das ist und wenn das eben nicht rund ist, dann kann man nur noch schätzen, nicht gut. Also das ist einfach nicht so toll. Aber ich habe mir hier diese Watchfaces angeguckt und war schon mal überrascht, dass es so viele gibt. Aber genau das Viereckige ist natürlich auch das Problem. Es gibt von allen, was hier abgebildet ist, es gibt noch mehr, aber von denen, wo hier zum Beispiel abgebildet sind, ist genau ein einziges überhaupt vernünftig. Ich meine, ich weiß ja, dass die Leute keine Uhrendesigner sind hier, wo diese Watchfaces da machen, offenbar. Ja. Vielleicht sollte man da auch mal bei so einer Firma auch so einen Uhrendesigner einstellen. Ja. Da ist eins drin, das würde noch einigermaßen okay sein, ja, weil es eben so Retro 8-Bit-mäßig ist. Ja, ihr wisst, da habe ich eine Schwäche dafür. Da bin ich auch, wäre ich auch, sag ich mal, noch, würde ich auch noch klarkommen damit, dass ich die Zeit noch schätzen kann, ja. Also so verrückt bin ich auf die Retros an. Aber wisst ihr, wenn man den kleinen Zeiger quasi genauso groß macht wie den großen Zeiger, ja, dann wird es wirklich ein Glücksspiel, die richtige Uhrzeit zu sehen. Ja. Also manchmal denke ich wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Dann gibt es hier viereckige Blätter. Das ist überhaupt gar kein Anhaltspunkt mehr, wie viel Uhr das da ist. Ja. Also, weißt du, da kann man auch gleich gar nichts, gar kein Ziffernblatt mehr machen. Ja. Dann kann man genauso schätzen. Eins ist dann eben noch drin, wo ich gesagt habe, okay, das ist vernünftig. Und habe mir nur eins gewünscht, hoffentlich kann man auch die digitale Zeit dort ausblenden, weil ich find das immer total bescheuert, ja. Ein analoges Ziffernblatt mit digitaler Zeitanzeige unter den Zeigern. Warum? Warum? Ja, egal. Gut, wie auch immer. Jedenfalls bekräftigt das hier, dass solche rechteckigen Dinger nichts für mich ist. Trotzdem werde ich die Amazfit GTS mal noch genauer angucken in Tests und Videos und so weiter. Und wird auch mal gucken, ob ich rausbekomme, ob man da eigene Watchfaces erstellen kann, weil das wäre es dann ja noch immerhin mal. Die könnte man dann selbst was Vernünftiges machen. Habe ich ja auch schon mal für zum Beispiel die Pebble Watchfaces gemacht und damit war zumindest ich zufrieden und das ist ja auch das Wichtigste, wenn ich für mich ein Watchface mache. Und ja, gut, okay. Mal gucken. Fossil hat eine schöne Smartwatch vorgestellt. Ja. Die Hybrid Smartwatch HR nennt sich die. Ja, beziehungsweise genauer gibt es hier eine Edelstahl-Armband-Version. Ihr wisst ja, Leder kommt für mich nicht in Frage. Die nennt sich, wartet mal, die Herren-Hybrid-Smartwatch Collider HR, Edelstahl-Grau. Und natürlich auch etwas günstiger noch für 199 Euro, was eigentlich eine Smartwatch gar nicht so arg teuer ist, sage ich mal. Eine Herren-Hybrid-Smartwatch Collider HR mit Silikon-Armband. So, ich gehe mal zurück zu der Edelstahl. Das Besonders, was heißt Hybrid? Ganz einfach, das Ding ist eine Smartwatch. Hat also quasi ein echtes LCD-Display unter den Zeigern. Und die Zeigern sind tatsächlich echt. Das heißt, die sind nicht irgendwie auf dem Bildschirm abgebildet, sondern die haben tatsächlich eine Funktion, die sind vorhanden. Und somit hat man eben auch die Zeit immer im Blick. Ganz egal, was sonst im Hintergrund angezeigt wird, beispielsweise Wetterinformationen, das Datum, die Schrittzahl, die Herzfrequenz etc. Ja, das alles kann man damit natürlich messen. Herzfrequenzmesser ist auch drin. Ja. Musiksteuerung hat man hier und ja, die Benachrichtigung wird natürlich angezeigt. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Und über all dem sind immer die Zeiger. Und damit die Zeiger nicht im Weg sind, gibt es da mehrere Funktionen. Einmal werden bei bestimmten Anwendungen die Zeiger beide quergestellt. Ja, also quasi gerade in eine Waagrechte, wie so ein Horizont. Dort darf dann nach der Konvention eben auch keine Daten stehen, was natürlich auch hier so ist, ganz klar, weil dort ist ein eigenes System integriert. Ja, hier ist also nicht Wear OS drauf oder sowas. Und von daher sind natürlich alle Anwendungen, die es gibt, eben auch an diese Zeiger hier angepasst. Und außerdem gibt es noch eine Funktion, dass wenn man einfach einen kompletten Überblick haben möchte über die Daten, die da drauf sind, dann kann man die Zeiger in sich versetzt übrigens drehen lassen, so dass man auf jeden Fall auch mal das ganze Display sieht, damit sich keine kleinen Informationen unten drunter verstecken, sozusagen, vernünftig gelöst, meiner Meinung nach. Ja, weil das ist immer so ein Problem, deswegen auch ist mir das als sehr suspekt. Ein Grund davon ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine LED-Anzeige habt, oder eine LCD-Anzeige mit der digitalen Zeit eingeblendet und der Zeiger ist drüben, seht ihr davon nichts mehr. Ende. So ein Quatsch. Und das hier wird dann immerhin so gelöst, dass man eben hier mit diesen Funktionen diese Zeiger drehen kann, was übrigens auch sehr lustig aussieht. Richtig gut, die Zeiger stellen sich automatisch ein. Das heißt, die Zeiger sind tatsächlich analog, aber natürlich mit einem Uhrwerk, nicht mechanisch, sondern eben hier auch digital angesteuert, ganz klar. Coole Sache, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ab 199 gibt es die Versionen. Hier diese Metallarmband, mit diesem Metallarmband kostet sie 219, komplett Edelstahl. Wie gesagt, ich finde es eigentlich noch okay. Und das ist jedenfalls eine der besseren Smartwatches, die es gibt. Jetzt hätte ich euch gern noch etwas gesagt über die Wasserdichtheit, aber ich finde leider gerade dann nichts mehr drüber. Nun ja, okay. Auf jeden Fall Benachrichtigungen gehen, Wecker-App-Benachrichtigungen, Kalender-Benachrichtigungen, E-Mail, mehrere Zeitzonen, Social Networks integriert, Social Medias, Textnachrichten, Funktionen hat es, Aktivitätstracker, Musiksteuerung, benutzerdefinierte Drücker, was das heißt, ihr könnt hier was einstellen, dass irgendwas gestartet wird, zum Beispiel am Handy, wenn ihr auf die Taste drückt, Herzfrequenzmessung, das Band kann man wechseln, Benachrichtigung steht hier bei der Funktion nochmal dabei, was ja oben schon mal, und individuell einstellbare Zifferblätter. Ja, da bin ich auch mal gespannt, natürlich, was es dann für Möglichkeiten hier gibt. Da mache ich mir aber auch nicht große Illusionen, denn alles, was ich hier sehe, sind immer die gleichen Zifferblätter. Also wenn es da andere gäbe, habe ich davon jetzt noch nichts gesehen. Aber wie gesagt, ist ja noch ganz neu und mal schauen. Ja, wie gesagt, ich würde euch jetzt gerne hier was sagen über die Wasserdichtheit und so, aber ich kann da leider momentan nichts finden. Ich gehe allerdings bei Fossil ganz einfach davon aus, dass er für mindestens 5 ATM, bestimmt für 10 ATM hier ausgelegt sind. Das heißt, normalerweise solltet ihr mit denen auch schwimmen können. Gut, was haben wir denn noch? Jetzt ist schon wieder der Chrome-Browser abgestürzt hier. Im Desktop-Modus passiert es regelmäßig. Ja, wunderbar, Google, ja super. Vielen Dank, der Firefox stürzt nicht ab, aber ich muss das hier leider machen. Im Momentan, weil ich tatsächlich hier vergessen habe, die Datei hier zu erstellen. Ein bisschen kompliziert, ja, wie alles bei mir hier sehr kompliziert ist. Ja, wäre noch schöner, wenn es mal einfach wäre. Xiaomi Mi Watch oder My Watch, die ist jetzt auch offiziell vorgestellt worden. Es gab keine größeren Überraschungen mehr. Und eigentlich auch keine kleineren Überraschungen. Sieht aus wie eine Apple Watch quasi, was bei vielen Leuten auf Unverständnis gestoßen hat. Man hat hier das Gefühl, eine Billigkopie zu tragen. Und das finde ich eigentlich ziemlich schade, weil die Uhr ist gar nicht mal so schlecht von den Funktionen her. Ich kann es nicht verstehen, ich habe es letzte Woche schon gesagt, warum die Firmen unbedingt sich selbst das Image von einem billigen Kopierer aufputzeln, ja? Wenn die denken, dass da auch nur eine Uhr mehr verkauft wird. Dadurch, dass sie Designs klauen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da schämt man sich doch, wenn man sowas hat. Und genau das ist genau das Problem. Ich würde lieber eine Uhr haben mit einem eigenen Design und dann könnte ich die wenigstens auch ohne Bedenken tragen ohne dass man mitleidsvoll angelächelt wird. Oh, kannst du keine Apple Watch leisten? Ja, ist schon okay, kein Problem. So billig ist die nämlich auch gar nicht hier. 180 Ocken kostet die, ja, oder 185, das ist schon heftig. Für eine Xiaomi Watch, würde ich sagen. Ja. Ansonsten gibt's aber hier gute Nachrichten. Es ist Wear OS drauf, hat NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi integriert, GPS ist integriert, das muss man sich mal vorstellen, in dieser Uhr. Hat einen großen Lautsprecher integriert, sodass die sich auch wirklich bemerkbar machen kann. Eine eSIM-Funktion, das bedeutet, man kann hier quasi auch mit dem Internet verbunden sein über eine Mobile-Karte, also richtig wie das Smartphone geht das Teil ins Internet, ja, irre, und kann damit auch sogar Anrufe empfangen und machen ohne das Smartphone. Also im Prinzip funktioniert diese Uhr auch komplett ohne Smartphone mit seinen Funktionen, was gar nicht mal übel ist, meiner Meinung nach. Und da ist dann auch der Preis wieder gerechtfertigt, da gibt es absolut nichts dran zu deuteln. 40 Apps sind optimiert worden für diese Uhr. Ehrlich gesagt, für Europäer ist da nicht sehr viel Interessantes dabei, würde ich mal sagen. Aber da vermisse ich selbst die bekannten Chat-Apps da drauf. Keine Ahnung. Aber das ist nämlich auch eine Sache. Bisher wird die Uhr ja nur in China angeboten. Ob die jemals nach Europa kommt und wann, das ist eine ganz andere Frage. Ehrlich gesagt, ich darf das noch anzweifeln, ob die in der nächsten Zeit nach Europa kommt, weil ich sehe hier ehrlich gesagt auch keinen Markt dafür. Und ja, also mal gucken. Ich weiß nicht. Mit den Watchfaces wird hier bei mir auch wieder alles stehen und fallen und da habe ich noch überhaupt keine Informationen drüber, ob es da wieder die Auswahl aussieht an Watchfaces für dieses Gerät. Von daher, ja. Interessant ist auch dieses Design. Da musste sich ja auch Xiaomi vor den Leuten rechtfertigen, denn die fanden, oder da fanden viele Leute es nicht so toll, dass die aussieht wie die Apple Watch. Und man sagte, naja, das rechteckige Design ist halt viel natürlicher, weil die Leute an eben Smartphones gewöhnt sind, die viereckig sind oder rechteckig sind, ja. Und dass es auch besser ist zum Lesen, es passt mehr drauf auf den Bildschirm, die Inhalte, die eben gemacht sind für ein viereckiges Display, ja. Nun ja, das ist schon richtig, aber das Ding nennt sich ja Smart Watch und eine Watch ist eben nicht für viereckig gemacht, zumindest nicht rechteckig, ja, sondern eben für rund, ja, Zifferblätter, ja, schon mal was davon gehört? Nee, gut, die wahrscheinlich nicht. Und genau das ist das Problem. Hier liegt der Schwerpunkt ja wohl woanders dann und das ist genug vernünftige, runde Smartwatches gibt, die dann eben auch nicht aussehen wie so ein Klotz, ja. Es ist ein bisschen komisch, muss schon sagen, ja. Ich habe nicht generell etwas gegen nicht runde Uhren, nur ein Rechteck nach oben ist bei mir absolut No-Go, ja. Also im TV-Format, wenn das im Landscape-Modus ist, okay, dann kann ich es noch nachvollziehen, ja. Macht Sinn. Dann kann man die Elemente natürlicher ansetzen. Ja. Ich habe hier einige Retro-Uhren, die auch tatsächlich dann eben so ein rechteckiges Format, aber im Landscape-Modus haben. Und dann hat man wunderbar intuitiv angeordnet, zum Beispiel das Datum auf der linken Seite in drei abgetrennten Bereichen und dann so groß wie es dann halt geht, eben rundes Zifferblatt an der rechten Seite beispielsweise, wo dann eben die Zeit darin angezeigt wird. Also, geht doch. Ne? Aber nach oben, das ist ungefähr so wie YouTube im Porträtmodus aufgenommen. Ne? Geht nicht. Geht nicht. Ja. Aber egal, wie auch immer, sie unterstreichen, wie toll das ist und dass das eigentlich das einzig vernünftige Format ist für Smartwatches, weil man ja da viele Funktionen hat, die eben einen rechteckigen Bildschirm brauchen in diesem Porträtmodus und nicht etwa anders. Ja, und dann kündigen die an, dass es bald eine MyWatch Pro gibt, die ist rund. Also, ne, dann wisst ihr, okay, eine Firma hat gerade Müll gelabert. Ja, sie wollten sich rechtfertigen und dann bringen sie das teurere Modell in Pro raus und die ist dann rund. Also das heißt, entweder sagen die, sie bringen eine Uhr raus, die ist schlecht und ungeeignet als Smartwatch. Ja? Oder sie haben eben gerade gesagt, okay, also wir haben das rechteckig gemacht, weil wir eben doch so aussehen wollen wie die Konkurrenz und fertig. Ne? Ja, genau. Nun ja, Smartphones von Xiaomi sollen allerdings jetzt auch in Japan erhältlich sein. Nächstes Jahr soll das passieren. Bisher gibt es die nämlich dort offiziell nicht. Auch bei uns ist es ja immer so eine Geschichte, ja, was kommt von den neuen Sachen, was kommt nicht von den neuen Sachen. Und hier will Xiaomi jetzt seinen Einzugsmarkt etwas ausdehnen. Und Japan ist ein relativ großer Markt, sofern man dort Fuß fassen kann. Ja. Ich sage immer, big in Japan, ne, ist gut. Nur, wer denkt, das ist einfach, die Japaner zu überzeugen, der hat es nicht ganz verstanden, wie das so funktioniert. Mal sehen, wie Xiaomi sich dort schlägt. In Japan, müssen die schon auf andere Gegebenheiten als Preis ansprechen. Denn komischerweise ist dort die Mentalität eher, ich möchte für eine bestimmte Aufgabe eine Lösung haben, Preis nicht ganz so wichtig. Was auch gut ist bei den Preisen in Japan manchmal. Ja. Ist zwar nicht immer so schlimm, aber viele Sachen, die aus Japan kommen, bei uns arschteuer sind. Ja, sind dort super billig, ja, aber oftmals eben auch teuer. Ich sag nur, Datenträger beispielsweise. Also wenn ihr mal eine DVD oder eine Blu-ray in Japan gekauft habt, dann werdet ihr das nur einmal tun und dann warten, bis ihr wieder in Deutschland seid und die Blu-ray oder DVD für ein Viertel vom Preis holen. So ist das nun mal. Okay. Dann kommen wir mal weiter. Huawei aktualisiert den Update-Plan. Ja, ich habe ja noch vor 2 Wochen gesagt, Mensch, diese ganze Update-Pläne, die es da gab, wo es hieß, naja, im Oktober und bla bla bla, das waren ja nur die Beta-Versionen, Leute. Ja, und Normalbenutzer haben die gar nicht bekommen, diesem Datum. Ja, was ich eigentlich auch relativ gut fand, ich habe es schon gesagt, Android 10, das Grauen ist das für mich. Ja, von daher, jeden Tag ohne Android 10 Update ist ein guter Tag. Damit ist wohl jetzt aber Schluss. Hier das View 20 steht auf der Liste drauf im November 2019. Also bis Ende des Monats wird die stabile Version offiziell verteilt werden. Mit der Magic UI 3.0 und die hat eben dann auch die Android 10 Version drauf. So sieht's aus. Viele andere Geräte, also bei dem P30 und P30 Pro hat die Verteilung des Updates bereits begonnen, Leute. Also P30 und P30 Pro Nutzer können jetzt schon gespannt sein drauf. Ja. Die können jederzeit das Update bekommen. Folgen wird die Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X wird das bekommen. Ja. Hier wird sogar gesagt, ebenfalls Anfang November, müsste also auch schon losgetreten sein demnächst. Vielleicht hier, wenn ihr den Uncast schon hört, kommt es vielleicht bei euch sogar schon an. Dann kommt das Mate 10 später im Monat und das P20, P20 Pro, die Nova-Reihe und dann eben auch die Honor-Geräte 20, 20 Pro, V20, also View 20 ist das bei uns und das Honor Magic 2 und auch das View 10 soll tatsächlich dann dieses Update bekommen. ist ja heftig, dass das V10 das noch bekommt, also View 10. Das wird noch Kopfzerbrechen breiten. Ach, meine Güte, ich bin echt gespannt. Ich hoffe wirklich, dass Honor Huawei hier an dem Update gut gearbeitet hat und die schlimmen und vielen Fehler von Google in seiner Version Magic UI bzw. EMUI dann eben doch gelöst hat und entfernt hat, so dass hier nicht das absolute Chaos ausbricht hier an meinem Smartphone, nachdem eben auf Android 10 geupdatet wurde. Tja, Google, ne? Wer braucht den Google? In der Community wurde es auch schon gepostet, ich glaube vom Chris, und ich habe auch den Artikel hier gesehen. Da ist Huawei ja jetzt dabei, dieses HMS, Huawei Mobile Services, auf den Weg zu bringen. Unabhängig davon, dass US-Firmen jetzt wohl wieder mit Google Geschäfte machen dürfen. Ja, die Anträge werden hier jetzt einer nach dem anderen bearbeitet und es sieht wohl so aus, als ob hier die Google-Services wohl in absehbarer Zeit nicht das Problem sind, sofern Trump nicht wieder einen Anfall bekommt und China rund machen will, ne? Dann ist natürlich aus, das weiß man ja nie momentan, ja, keine Ahnung. Und ich glaube auch Huawei hat die Schnauze voll und sagt jetzt, okay, also wir machen auf jeden Fall unser eigenes Ding, falls die Amis wieder durchdrehen, ne? Dass wir was haben. Und dass diese Lösung heißt HMS, die ersetzt die GMS, also die Google Mobile Services, schlagen also quasi in diese API direkt herein, so dass eben diese API-Aufrufe nicht ins Leere laufen, sondern stattdessen eben die Huawei-Services aufrufen. Und damit ist eine Kompatibilität zu den meisten Apps eben auch gewährleistet. Das heißt auch Apps, die eben direkt Google Services benutzen, können dann eben auch genutzt werden auf Huawei-Geräten und diese Services werden dann automatisch quasi von Huawei zur Verfügung gestellt. Die App kriegt quasi fast nichts mit davon oder kriegt da nichts mit davon. Ganz passable Lösung und somit sichert sich natürlich auch Huawei seine Sicherheit. Heißt, dass sie nicht irgendwann ohne Dienste dastehen. Und das wird dann in Zukunft auch so sein, dass die Huawei Mobile Services parallel laufen auf den Geräten, so dass im Prinzip dann die Nutzer, ich will nicht sagen wählen können, ja, aber so dass die Nutzer im Fall, dass die Google Mobile Services wegfallen, einfach die Programme weiter funktionieren. Auch gibt es dann eben spezielle Apps dazu, die eben auch entwickelt wurden, um Apps von Google zu ersetzen, beispielsweise natürlich die App Gallery, die gibt es ja schon eine Zeit lang, der Huawei App Store erfreut sich großer Beliebtheit bei mir beispielsweise. Ein Browser, auch den gibt es bereits zum Download, könnt ihr nutzen, wenn ihr ein Huawei-Gerät habt oder ein Honor-Gerät, ja, der Browser, gar nicht so schlecht. Dann gibt es die Huawei Mobile Cloud, auch die benutze ich ja schon seit einiger Zeit. Und die Themes, Musik, Video, ein Reader und auch jetzt dann den Huawei Assistant, der ist jetzt gerade im Test. Auch wenn ich den, ich habe es letzte Woche schon gesagt, noch nicht sagen kann, dass das der direkte Ersatz zum Google Assistant ist, da fehlt noch viel, aber ja, ne? Und von daher ist dann eben vieles vorhanden. Klar, es gibt da noch mehr, was im Hintergrund eben gemacht werden muss. Viele Sachen wie zum Beispiel das Google Maps, ja, da sind natürlich viele Ressourcen notwendig, um sowas auf die Beine zu stellen. Oder man nutzt dann eben zum Beispiel die Informationen wie auch OSM-End nutzt, ja, die OpenStreetMap-Dinger, die sind schon ziemlich ausgereift. Ich habe in den letzten zwei Wochen hier OMS-End mal wieder zur Benutzung installiert und habe damit auch navigiert und ich muss sagen, es ist super gut, außer eben aktuelle Störungsmeldungen vermisse ich da nichts. Die Navigation funktioniert einwandfrei und zwar auch offline, ohne komplett ohne Netzverbindung, was natürlich auch wichtig ist. Okay, also HMS ist auf dem Weg. Huawei nabelt sich langsam, aber sicher ab. Und dann im Idealfall können dann die Nutzer wählen, ob sie bei Google bleiben wollen oder ob sie sagen, nö, wer braucht denn Google? Ich brauch's nicht, also gehen wir zu Huawei mit den Services. Yay. Honor View 30 kommt im November. Yay. Und es ist schon was bekannt geworden, denn es soll ein Gerät mit 5G-Funktion sein. So sieht's aus. Bei dem Kampfpreis, der zu erwarten ist bei dem Honor View 30, wäre das gar nicht mal schlecht. Ja? Auch ein neues Kamera-Matrix wird integriert sein, an der Technologie, die sich so nennt. Ist dir geheimnisvoll. Ja? Es soll ein neuer Algorithmus sein, um eben die Bilder und Videos zu bearbeiten in Echtzeit, ja, ohne dass der Nutzer quasi was davon mitbekommt. Nicht schlecht, auch hier dieser Ansatz und die 40 Megapixel Ultrawide-Kamera, ja, Cine-Kamera sozusagen, die es auch beim Mate 30 Pro gibt, die soll es wohl schaffen auf das Honor View 30. Und damit, so wird spekuliert, könnte es auch sein, dass das Honor View 30 4K mit 60 Frames pro Sekunde schafft und auch diese 7680 Frames pro Sekunde Slow Motion Recording machen kann. Ob alles auf das View 30 kommt, weiß ich nicht genau, weil man muss sich mal vorstellen, wenn das diese Funktionen hat, dann fragt man sich ja, warum sollte man das viel teure Mate 30 Pro dann holen, ja. Aber damals wurde das auch so bei dem Honor View 20 gemacht. Ja, auch da war das so ähnlich. Und mal sehen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich bin jedenfalls begeistert von der Aussicht schon mal auf diese technischen Daten. Und auch dieses Gerät dürfte ganz weit oben bei der XO-Mark zurecht positioniert sein. Mal schauen. Gut, also V30 übrigens noch mit 90 Hertz Bildwiederholfrequenz, für den, der es interessiert. 4000 mAh Akku, so ein richtiger Akku drin, jo. Und dann gibt es auch noch eine Version V30 Pro. Das wird auch mit einem 40 Watt Wired Charging ausgestattet sein, 15 Watt Wireless. Das heißt, da kann man das Gerät wirklich sehr schnell wieder aufladen und beide Telefone sollen eben einen 60 Megapixel Sensor als Hauptsensor haben. Cool. Also, im November noch soll das erscheinen. Die besten Outdoor-Phones hat sich Android Central mal angeguckt. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass es ja wirklich die besten sind, da fehlt noch ein bisschen was dazu. Außerdem auch die Bewertungen von manchen finde ich nicht ganz richtig. Also das Beste von diesen Geräten, von den Outdoor-Geräten ist meiner Meinung nach das Ulifone Armor 7 momentan. Das Armor 6 ist hier in dem Test halt drin. Ja. Zu dem Zeitpunkt von diesen Tests, die da gemacht wurden, war das halt das Armor 7 noch nicht auf dem Markt. Das Armor 6 hatte ich ja auch schon mal erwähnt gehabt. Das ist auch tatsächlich nicht schlecht. Das ist wirklich richtig gut für ein Outdoor-Phone und auch von der Ausstattung her geht's. Ja. Denn Outdoor-Phones ist immer ein Problem. Das sind so die Tablets bei den Smartphones, finde ich. Ja. Immer Minimalausstattung, warum auch immer. Ja. Aber sie sollen robust sein. Ja. Aber Ulifone bricht da ein bisschen durch. Und die haben ja vor kurzem das Armor 6 vorgestellt, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist ein vollwertiges, geniales, gut ausgestattetes Telefon, das eben auch für den harten Outdoor-Einsatz gedacht ist. Und ich hatte ja noch ein bisschen Bedenken, weil trotzdem, dass es IP68, IP69K und MIL Standard 810G Zertifizierung erfüllt, ja, sprich, das Ding kann im Krieg eingesetzt werden, habe ich das Gefühl, allein vom Aussehen, dass das mehr wie ein normales Smartphone aussieht. Und da ist die Frage, Mensch, kann das denn überhaupt standhalten einer massiven Belastung, wenn das nicht schon grundsätzlich so umhüllt ist, dass es aussieht wie ein Baseballschläger oder ähnliches, ja. Und ja, zumindest ist ein klein wenig Sorge hier zerstreut worden, dadurch, dass hier jetzt ein Video veröffentlicht wurde. Das zeigt, was das Teil alles aushalten kann. Und mein lieber Mann, also wenn die Aufnahmen authentisch sind, hätte ich kein Problem damit auch mal bei Wind und Wetter, Schnee, Regen, Eis, ja, das Ding beim Geocachen rauszuholen. Wenn man es aus der Hand fällt, dann hebe es halt wieder auf und weiter geht's. Ja, so wie es mit den Outdoor-Navis von Garmin eben ist. Ne? Also das ist wirklich eine interessante Geschichte. Mal gucken, wie das ist. Ausstattung, wie gesagt, habe ich letzte Woche gesagt, ein Helio P90 AI-Prozessor mit 8 GB RAM, 128 GB Hauptspeicher, 48 Megapixel Triple Rear Camera und 16 Megapixel Front Camera, AI Scene Recognition, 6,3 Zoll FHD Plus Screen mit Waterdrop Notch, 5500 mAh Akku, was relativ gut ist, und Face Unlock, Fingerprint ID, NFC und Google Pay möglich. Also alles, was ein richtiges, gut ausgestattetes Smartphone haben muss. Ja. Und damit sollte es doch auch interessant sein. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Der Preis ist ja traumhafte $370 nur bei dieser Ausstattung. Ne? Da kann der Sony mal gucken. Nicht schlecht, und das wäre so ein Anwärter für mich, so gegen Ende nächsten Jahres hier mein Garmin Legend HCX zu ersetzen, und dann wird es vielleicht so das Ulefone Armor 7. Gut, dann kommen wir mal zu der Community. Sind schon wieder sehr weit fortgeschritten, deswegen, wie gesagt, ich möchte es nur kurz an sprechen manche Sachen hier. Also Your Way, der Abschied wird immer leichter gemacht. Ja, auch hier wurde, wie gesagt, von Chris schon gepostet. Auch hier ein Artikel von windowsunited.de, Your Way Mobile Services. Wer braucht schon Google? Und da muss ich sagen, eben durch die HMS durch die HMS-Bemühungen von Your Way wird dann der Abschied wirklich relativ einfach werden. Immer dran denken, es ist nach wie vor Android, aber eben Google hat nicht Android in Gesamtheit gepachtet. Ja? Android ist ein Open-Source-System, nur die Google Services nicht. Gmail und der Kram, das ist nicht Open-Source. Von daher, ich kann die Bedenken nur teilweise verstehen. Ansonsten müsste man sich eigentlich eher freuen, dass dann mal ein System rauskommt, wo diese Dinger nicht drauf sind. Ja. Und ja, ich habe, wie gesagt, hier in der letzten Zeit ja alles Mögliche entfernt von Google und fahre ganz gut damit. Komme auch gleich noch zur App der Woche, zu einem guten Ersatz für mein hauptsächlich genutztes Programm. Ja, genau. Seht ihr, so schnell geht das. Ne? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Dann gab es noch vom Andreas was Schönes gepostet, und zwar QR-Codes und die Fritzbox. Das ist anscheinend neu. Man kann hier mit den QR-Codes tatsächlich auch hier jetzt WLAN-Daten übermitteln quasi. Gar nicht so schlecht. Das hat mich auch schon längere Zeit genervt, wenn ich was Neues einrichten muss. Ja, also mein Passwort ist halt schon sicher, ist ja klar, sollte es auch sein. Und dann tippt man halt schon mal ein bisschen, und gerade bei so einer Tastatur am Smartphone kriegt man wirklich die Krise. Und deswegen ist es schon ziemlich praktisch, wenn man das einfach mit einem QR-Code abscannen kann. Ja, aber den QR-Code natürlich dann auch schön vernichten danach, ne? Zettel fressen oder im Tresor aufheben. Moment. Was haben wir noch? Galaxy Watch. Da hat der Chris gepostet einen Artikel zu der Galaxy Watch. Er hat sich dann eine Galaxy Watch geholt und hat da seine Erfahrungsberichte dazu gepostet in seinem Blog. Ich werde den Artikel mal verlinken, und dann könnt ihr den selbst mal durchlesen. Wie gesagt, mangels Zeit werde ich das jetzt hier nicht tun, aber folgt dem Link oder dem weißen Kaninchen, wie auch immer, und dann werdet ihr den Artikel sehen. Ich finde es sehr interessant. Zwar ist die Galaxy Watch ja schon einige Zeit auf dem Markt, aber nichtsdestotrotz ist eben ein Erfahrungsbericht doch wesentlich interessanter als eben diese hundertsten Berichte von irgendwelchen Sachen, die irgendjemand irgendwo gemacht hat mit professionellen Hintergründen, ja, weil eben da oftmals die Interessen auseinandergehen. Das habe ich schon oft erlebt. Ja. Vielleicht auch deswegen denken manche News-Redaktionen in den USA, dass Google mit seinen aktuellen Smartphones tatsächlich noch irgendwie ein echtes, richtiges, gutes Smartphone auf den Markt gebracht hat. Das ist vollkommen absurd. Aber naja, wie gesagt. Bill Gates hat übrigens auch genug von der China-Hetze. Ja, da ist mir auch ein Artikel aufgefallen. Chris sagt dann natürlich auch, der Gates wird ja immer sympathischer. Yep. Also die an die China-Hetze geht mir jetzt mittlerweile richtig auf den Zeiger, und Bill Gates sagt es auch klipp und klar, dass diese an die China-Paranoia, ja, da wirklich ein verrückter Weg ist, ja, sich dem Ganzen zu nähern. Man verspielt hier technischer Fortschritt, man verspielt seine Glaubwürdigkeit und auch die Möglichkeit, technisch überhaupt noch Schritt zu halten. Ja. Ob man das will oder nicht, ja, Fakt ist nun mal, dass die Zukunft, das kann man heute schon ganz klar sehen, von technischen Entwicklungen aus Asien kommen. Und wer da China ausgrenzt und denkt, man kann sich da entziehen, indem man Unwahrheiten verbreitet und hier sinnlos gegen so einen Markt hetzt, so schützt man seine Märkte nicht. Das sollte man eigentlich mittlerweile kapiert haben. Ja. Autoproduktion, ne? Wie man immer so schön gehetzt hat. Und jetzt kriegt man kalte Füße. Ne? Zu Recht. Dann Wear OS gegen den Rest der Welt. Ich kann das gar nicht jetzt alles hier vorlesen. Also es ging hier grundsätzlich um Wear OS oder auch die Frage, was ist eine Smartwatch und was nicht, ja. Das ist eine schwierige Geschichte. Also in der Line-Community ist das alles besprochen worden. Und ich finde es ganz interessant auch. Ich möchte aber hier jetzt wegen der Zeit hier gleich mal zu einer anderen Nachricht kommen. Und zwar ging es da beispielsweise um die Verkaufszahlen. Der Alexander schreibt, also Einladung tue ich jetzt mal überspringen. Aber heute habe ich zwei Sachen, die ich loswerden will. Erstmal Zweifel an den 700 Millionen verkauften Huawei-Geräten. Das muss doch ein Übersetzungsfehler oder sowas sein. Ja. Dieser Artikel schreibt von 100.000 Stück pro Minute. Ja. Das Bild mit chinesischen Schriftzeichen ist dasselbe wie in dem Artikel von Gizmo China. Also zunächst mal, ich glaube, dieser Artikel, das war, glaube ich, hat sich auf einen anderen Verkauf bezogen, soweit ich das weiß. Allerdings ist mir schon klar, wie heftig diese Zahlen sein müssen. Und klar, ich habe auch so meine Zweifel, ja, ganz ehrlich. Also 100.000 Geräte, das war, wie gesagt, das war eine Nachricht, die war von einem anderen Vorfall, ja. Hier könnte es durchaus sein, dass aber hier eine Null zu viel ist. Ich habe zwar diese Nachricht von zwei verschiedenen glaubwürdigen Quellen unabhängig voneinander gelesen, diese mit den 700 Millionen insgesamt verkauften Handys, aber angesichts dieser irren Zahl, ja, muss ich da wirklich auch ein Fragezeichen hinten dran setzen, ob das nicht etwa nur 70 Millionen waren. Man kennt das ja, selbst beim Englischen ins Deutsche zu übersetzen, ja, was normalerweise ja einfacher ist, weil mehr Leute diese beiden Sprachen beherrschen. Ne? Das sollte man eigentlich davon ausgehen, dass solche Fehler gar nicht passieren können. Aber regelmäßig passiert es, dass das amerikanische Billion mit Billionen bei uns übersetzt wird. Ja, also wenn dort steht 5 Billion Dollars, dann wird es bei uns manchmal übersetzt mit 5 Billionen Dollar. Das ist aber falsch. Selbst große Tageszeitungen haben das schon falsch übersetzt. Dann kommt man natürlich in die Versuchung, weil das sind Milliarden bei uns. Die Amerikaner haben keine Bezeichnung für Milliarden sozusagen. Bei denen heißen die Milliarden Billionen. Ja, so ist es nun mal. Kann ja nichts dagegen machen. Aber wenn dort jemand zum Beispiel von 5 Billion spricht, dann ist das bei uns nicht 5 Billionen, sondern 5 Milliarden. Und ich kann nicht ausschließen, ich bin das Chinesische nicht wirklich mächtig, ich kann nicht ausschließen, dass zum Beispiel hier auch so ein Übersetzungsfehler gemacht wurde, dass das zum Beispiel keine 700 Millionen waren, sondern 70 Millionen. Also das heißt, da wäre es durchaus möglich. Wie gesagt, das mit den 100.000 ist was anderes, aber das wäre sicherlich eine Erklärung dafür. 100% sagen kann ich es nicht. Wie gesagt, diese Zahlen sind natürlich schon heftig. Aber auch auf der anderen Seite kann ich das auch nicht ganz ausschließen. Mal gucken, wie sich das, ob da noch irgendwas rauskommt darüber. Ja, sollte ja eigentlich mal richtig gestellt sein. Ich werde die zwei Quellen weiterhin ganz genau verfolgen, ob da noch eine Richtigstellung oder sowas hinterhergeschoben wird. Ja. Gut, und dann noch was anderes, ebenfalls von Alexander. Das andere, was ich berichten wollte, ist eine Art Nachtrag zum Xiaomi 9, das ich im Frühjahr selber kurz hatte. Ein Bekannter hat sich dieses jetzt auch gekauft und ist genauso unzufrieden mit der Kamera, wie ich es war. Er kommt von einem 2017er iPhone X, das bessere Bilder und Videos gemacht hat als das 2019er Xiaomi Mi 9. Besonders kurios, laut DxOMark ist das Mi 9 mit 110 Punkten deutlich besser als das iPhone X mit 97 Punkten. Das Samsung Galaxy S10 Plus, das ich als Ersatz für das Mi 9 gekauft habe, macht meiner Meinung nach Längen bessere Bilder, hat aber nur 3 Punkte mehr als das Mi 9, das heißt 113 Punkte. Wie kann das sein? Wie testet denn DxOMark? Ich kann die wirklich nicht mehr ernst nehmen. Ja, Alexander, das solltest du aber tun, denn die machen nämlich das einzig Richtige bei diesen Tests. Die tun nämlich nicht subjektiv testen. Das heißt, die gucken sich nicht die Bilder an und sagen dann, das ist schön und das ist nicht schön. Ja, weil das geht nämlich immer schief. Sondern die sagen, oder die messen diese Bilder. Die messen beispielsweise die Farben, wie die im Vergleich zur Natur ist. Die haben unglaublich teure Referenzsysteme. Ja, und anhand von diesen Referenzsystemen gucken die, wie realistisch das Bild ist. Und wie zum Beispiel auch die Pixel dargestellt sind. Auch das wird dann stark vergrößert beispielsweise. Ja? Und da sieht man dann eben die Unterschiede. Es ist nicht so, dass dir jedes Bild oder dass jemand jedes Bild gefallen muss. Ja? Auch wenn da steht, dass es besser ist. Und es ist besser. Ja, also ich hab keinerlei Zweifel an den Testergebnissen von DxOMark, ja, weil die eben nicht subjektiv testen, sondern objektiv mit Messungen. Ja. Und nur das zählt, weil das subjektive Empfinden darf keinen Einfluss finden in solch einer Bewertung. Ja. Es ist genauso wie mit diesem Unterschied AMOLED-Displays und TFT-Displays mit den Farbeinstellungen. Ich weiß noch, das Google Pixel 2 war das. Was wurde da ein Shitstorm losgetreten, ja? Weil das Google Pixel 2 so XL so blass war und die Farben haben so schrecklich ausgesehen und das schlechteste Display ever und überhaupt. Soll ich mal sagen, das war das beste Display ever mit den echten Farben nach der Norm, in der auch aktuelle Kinofilme gedreht werden. Wenn ihr diese Filme auf einem anderen Display mit anderen Einstellungen seht, seht ihr die Filme falsch. Ja, also die sind nicht so gemacht, wie ihr sie sehen solltet. Ihr seht da ein anderes Bild, was euch eben euer Gerät vorgaukelt. Das heißt zum Beispiel, man sagt auch oft bei vielen AMOLED-Farbprofilen, ja, die Falschfarben-Displays. Ja, Das kommt ganz einfach daher zustande, weil die Farben aussehen wie Neonfarben da drin. Ja? Wenn eben das falsche Profil eingestellt ist. Das Erste, was ich mache an meinen Geräten immer, ist, ich gehe in die Einstellung und stelle das SVGA oder eben der Nachfolger Farbspektrum ein. Ja, und in der ersten Sekunde werdet ihr sehen, uiuiui, oh Mann, das hat doch irgendwie ein komischer Stich da drin und die Farben sind so blass. Ne? Das sind die Farben. So sind die Farben. Ganz einfach. Ja. Und das ist der Unterschied zwischen Empfinden des Benutzers, der dann sagt, ja, das sieht doch tausendmal besser aus hier auf dem Display. Guck doch, das Display, das ist ja zum Heulen und das Display ist geil. So. Nein, ist es nicht. Das Display zeigt ein Falschfarbenbild und das Display zeigt die Realität. Ende Gelände. So sieht's aus. Und genau deswegen ist es wichtig, dass Firmen wie DxOMark Tests nicht nach subjektivem Empfinden machen, sondern nach Messungen, nach objektiven Messungen. Übrigens, bei DxOMark müsstet ihr auch finden, wie die genau das testen. Dort gibt es, glaube ich, eine Infoseite darüber. Ziemlich aufwendig auch. Und deswegen haben die auch ein ziemlich gutes Renommee. Ja. Also gerade mit dem iPhone X und mit dem mit dem Galaxy S10 Plus, ich meine, das ist ja auch nicht so weit auseinander, das muss man ja auch sagen. Ja, also das ist ja nicht so, dass es jetzt grottenweite Unterschiede sind, aber gerade mit dem iPhone X hat damals ja für Furore gesorgt, die 97-Punkte-Bewertung, ja, und das pfeifen die Spatzen ja auch von den Dächern, aber sag mal, für jemand, der eben das Bild auch, die Darstellung auch so gewohnt ist, das sage ich auch gleich, ja, das hat nichts mit Fanboysen zu tun oder sowas, ja, das will ich gar nicht unterstellen, dass dir jemand sagt, oh, das Bild ist schöner, nur weil es ein bestimmtes Gerät ist, so wie ich vielleicht einigen Tech-Redaktionen in den USA unterstellen, weil es ein Phone, dessen Namen nicht genannt werden darf, ist, muss das die beste Kamera überhaupt sein, ja, ist nun müsste ich so, nein, das will ich gar niemand vorwerfen oder vorhalten, dass es so wäre, nein, sondern es ist einfach so, dass man sich selbst vom Angucken an, ja, sich gewöhnt an das Aussehen, wie haben solche Bilder, die ich mache, auszusehen. Und wenn die anders aussehen, dann sind die schlecht. Das habe ich schon so oft gesehen und das geht auch mit den Displays so. Das ist mir sogar selbst schon so gegangen, wenn ich eine Zeit lang das so ein AMOLED-Display benutze und mit zum Beispiel mit der Einstellung Vibrant, ja, dann oh, die Farben, boah, zack, und oh, ja, ja, toll, ne? So, und dann schalte ich auf das Echtfarben-Display, ja, auf die SVGA-Farbprofile, ne? Vereinfacht dargestellt und vereinfacht gesagt, und dann macht es auf einmal wupp und oh, und dann sehe ich, okay, blass, scheinbar so ein rötlicher Stich drin, ganz leichter, ja, oder bräunlich irgendwie so ein Stich. Ja, und dann nach einer Stunde ist das Gefühl weg und das sind dann die Farben. Und wenn ich dann nebendran ein AMOLED-Display habe, dann sehe ich nur noch, oh Gott, hat das Ding einen blauen Stich? Was sind das für Neonfarben? Bin ich an Disco? Also, so ist es nun mal. Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und deswegen kann ein Mensch auch nicht mit seinem subjektiven Empfinden sagen, das ist das bessere Smartphone, was die Kamera betrifft, oder das ist das bessere, sondern er kann immer nur sagen, was er als besser empfindet. Ja? Und DxOMark macht Messungen und macht eben objektive Tests und kann deswegen sagen, dass die Kamera ist besser als die Kamera. Und das machen die übrigens nicht nur bei Smartphones, sondern das machen die auch bei Kameras für zigtausende von Euro, ja, unglaublich. Ich habe hier bei denen geguckt auf der Seite und habe gemeint, na, ich müsste mal gucken nach Kameras, ob ich da nicht auch eine gute, normale Kompaktkamera finden kann, ja, oder Spiegelreflexkamera. Und dann gucke ich mal so nach dem Testsieger, ja, was so momentan so in etwa das Beste ist, ja, was die so anbieten. Und ich komme jetzt auf die Schnelle gar nicht drauf. Also es war, soweit ich weiß, ein fünfstelliger Betrag. Dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich brauche nicht die beste Kamera, die es gibt. Weil das ist mir dann doch etwas zu viel. Da würde ich mir lieber ein Haus dafür kaufen. Ist mir nicht zu fassen. Okay, was soll's, ne? Gut. Dann komme ich jetzt auch zur App der Woche. Ist schon wieder lange Zeit drüber hier über die Zeit, die es eigentlich bei der beim Uncast sein sollte. App der Woche ist Fair E-Mail. Genau, Fair E-Mail, ein faires Programm. Ha, das ist ja was ganz Neues. Ja. Aber es ist tatsächlich... jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das muss ich jetzt gleich löschen. Na, Mist. Okay, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte hier mit diesem Fair E-Mail, denn dieser E-Mail-Client ist 100% Open Source. Nehmt eure Privatsphäre sehr ernst. Hat unlimitiert Anzahl von Accounts, die ihr eintragen könnt. Hat einen umfangreichen Assistant auch, der euch hilft. Sehr, sehr viele Anbieter sind da quasi voreingestellt, wo ihr quasi dann nur noch eure Daten eintragen müsst. Alle anderen Einstellungen werden automatisch gemacht. Unified Inbox. Unlimitierte Anzahl von E-Mail-Adressen. Conversation Threading, das heißt, ihr könnt Konversationen eben in Threads anzeigen, untereinander zusammengehören, sehr gut. Vernünftige Synchro, da komme ich gleich nochmal dazu. Alles im Offline-Storage, ja, mit Operationen. Ihr könnt natürlich, das ist Grundfunktion, ganz klar, muss ja heutzutage sein, mit IMAP arbeiten, sodass ihr die Mails auch noch auf eurem Server habt. Ich würde niemals die Mails nur auf meinem lokalen Gerät halten, denn ist das Gerät weg, sind auch alle E-Mails weg. Geht gar nicht. Also natürlich, ne, hier immer dran denken. Aber alle Operationen werden lokal durchgeführt. Unter anderem auch die Snooze-Funktion, die ihr schon von Gmail kennt. Das war eine Voraussetzung, um endgültig Gmail komplett zu ersetzen. Und es ist passiert. Tatsächlich. Gmail wurde jetzt komplett ersetzt bei mir durch Fair E-Mail. Eben durch diese Funktion. Nochmal, wer das nicht weiß. Zurückstellen heißt das wohl in Deutsch. Ja. Also ihr bekommt eine Mail. Jetzt ist es oft so, dass ihr sagt, okay, die Mail, die kann ich jetzt nicht, gerade jetzt nicht bearbeiten. Die will ich jetzt nicht bearbeiten, es ist nicht sinnvoll, dass ich die jetzt bearbeite. Ja, in einer Stunde oder in zwei Stunden habe ich mehr Zeit oder morgen bin ich damit beschäftigt, dann kann ich das machen. So, dann geht ihr hin, wählt diese Mail aus, sagt zurückstellen. Dann könnt ihr freies Datum und Uhrzeit wählen. Ja, damit verschwindet die Nachricht aus eurem Posteingang. Und wird euch wieder vorgelegt werden, wenn der entsprechende Termin erreicht ist. Und das ist genau diese unglaublich fantastische Snooze- bzw. Zurückstellfunktion, die für mich unabdingbar ist, ja, weil ich hier perfekt organisieren kann, ohne dass ein Chaos ausbricht. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ihr könnt sehr viele Sachen einstellen. Die Grundeinstellungen sind eigentlich ziemlich vernünftig gewählt. Von daher muss man sich, wenn man nicht will, sich nicht groß drum kümmern. Ja. Wo man sich drum kümmern muss, zum Beispiel um diese Spezialfunktion zurückstellen zu bekommen und andere weitere Funktionen, könnt ihr spenden. Und da wird euch die Möglichkeit gegeben, wenn ihr also weniger als 5 Dollar spendet, könnt ihr alle Funktionen nutzen und alles freischalten für ein Gerät. Wenn ihr über 5 Dollar oder gleich oder über 5 Dollar spendet, dann könnt ihr alle eure Geräte hier Fair E-Mail installieren und volle Funktionsvielfalt nutzen mit allen Pro-Features. Ja. Pro-Features sind unter anderem, dass die Accounts farblich abgetrennt sind. Farbige Sterne könnt ihr den Nachrichten vergeben beispielsweise, die Notification Settings könnt ihr pro Account, pro Folder oder pro Versender einstellen. Ihr könnt also sagen, wenn ich eine E-Mail kriege von der Person, muss der Ton kommen. Das ist der absolute Hammer, das gibt es, soweit ich weiß, bisher nur bei so Chat-Messages, ja, oder SMS beispielsweise. Das könnt ihr jetzt pro Nutzer anders einstellen. Coole Sache. Komplett konfigurierbare Notification Actions, Message snoozen, also Nachrichten eben zurückstellen, wie ich eben gesagt habe. Dann Nachrichten terminieren. Das heißt, ihr könnt sagen, okay, die Nachricht soll erst in einer halben Stunde geschickt werden. Perfekt beispielsweise, wenn ihr eure Mitmenschen, wenn ihr zum Beispiel Geschäfts-E-Mails verschickt, nicht nerven wollt, ja. Da sind ja auch, glaube ich, langsam Gesetze auf dem Weg, dass ihr zum Beispiel nicht nachts um 12 Uhr eurem Teamkollegen schicken könnt, ja, macht das bitte morgen früh, wenn du in die Firma kommst, bitte das und das und das und das machen, ja. Das ist No-Go, meiner Meinung nach. Und damit es erst gar nicht passiert, dass er von dieser Nachricht belästigt ist, könnt ihr sagen quasi, okay, die Nachricht bitte um 7 Uhr morgens verschicken erst. Und dann kriegt er die Nachricht erst dann zugestellt, wenn er eben auch in seiner Arbeitszeit ist und hat sonst seine Ruhe. Wunderbar, ganz tolle Sache. Auch das könnt ihr machen, wichtig. Reply-Templates, meiner Meinung nach, absoluter Hammer. Das, was Gmail nur im Web hat, nämlich, dass ihr Vorlagen nutzen könnt, das kann dieses Mailprogramm endlich auch mobile. Damit ist es nicht nur gleichwertig, sondern um Längen besser als Gmail. Ja, weil das ist eine Funktion, die wirklich Gold wert ist, wenn man viele Nachrichten hat, mit beispielsweise Briefköpfen, ja, die verschickt werden müssen, die sich aber auch ändern können teilweise, Floskeln, ja, oder ähnliches, die eben pro Sender genutzt werden können oder eben auch lockere Sachen, lustige Dinge, privat, im Privatbereich, ja, dass man eben nicht alles komplett immer wieder neu gestalten muss, sondern dass man sich Vorlagen bereithält für bestimmte Ereignisse, ja, die ihr dann einfach so nutzen könnt. Gerade unterwegs will man ja nicht unbedingt unnötige Sachen tippen und so kann man dann viel, viel Tipparbeit sparen. Richtig cool. Filter Rules könnt ihr einsetzen und. Ich könnte jetzt noch jede Menge vorlesen, was es da alles gibt, das ist einfach unfassbar. Auch das Programm selbst könnt ihr biometrisch zum Beispiel mit eurem Fingerabdruck oder per PIN schützen, so dass ihr, selbst wenn jemand das Handy entsperrt, dann doch nochmal eine Funktion hier im Mailprogramm hat, dass er erst dann an die Nachrichten rankommt. Natürlich auch Encryption, Decryption mit OpenPGP, auch das ist fast schon, muss man sagen, obligatorisch, ja, bei so vielen Funktionen. Und auch ein komplett Reformat von Nachrichten, so dass ihr Phishing nicht zum Opfer fallen könnt, ja, und ihr müsst auch bestätigen, wenn ihr Bilder sehen wollt von einem Absender, und man kann auch, und auch Links, wenn ihr da aus Versehen draufklickt, wird erst nochmal nachgefragt, ob ihr wirklich diesen Link öffnen wollt, weil das kann tatsächlich immer passieren, ja, man öffnet eine Nachricht, merkt erst spät, dass das eine Spam-Nachricht ist, kommt irgendwie auf den falschen Platz am Bildschirm und der öffnet einen Link. Ja, nicht gut. Und das hier wird hier dann quasi durch diese Nachfrage nochmal verhindert, sodass ihr dann sagen könnt, nö, das wollte ich gar nicht, okay. Ja. Außerdem gibt es eine Funktion, damit automatisch Tracking-Images, also die feststellen könnt, ob ihr die Mail geöffnet habt, dass die automatisch rausgefiltert werden und gar nicht erst auftauchen in der Nachricht. Coole Geschichte, meiner Meinung nach. Wahnsinn. So, also das alles, ja, bekommt ihr, wie gesagt, einmal eine freie Version und dann die Donated Version sozusagen, oder die Nachricht, die ihr eben nach einer Spende freischalten könnt. Bei F-Droid gibt es diesen Fair E-Mail, aber auch im Play Store könnt ihr natürlich auch von dort herunterladen. Ich nehme natürlich klar die geprüfte Open Source von der Open Source F-Droid App Store Variante, ja, und da könnt ihr dann sicher sein, dass alles ohne Google im Hintergrund abläuft. Und natürlich auch für die Leute, die keine Google-Services haben, hier geht alles wunderbar davon. Also, Fair E-Mail, kostenlos bei F-Droid oder im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. in der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Und den Link zur Line-Community, den findet ihr auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Dort findet ihr auch die ganzen Links zu den Themen, die heute behandelt wurden. Das sind ja auch wieder ein paar interessante Dinger dabei, wo ein Link gar nicht schlecht ist. Ja? Und auch weitere Informationen gibt es dazu. Ja, und damit sind wir auch am Ende und ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. And